Was Camus zu dieser Attentatsserie anmerkt, trifft genauso auf den Terrorismus der Gegenwart zu. Er untersucht das Phänomen, dass diese Mörder und Attentäter das Gute wollten. Er spricht von den zartfühlenden Mördern, den Terroristen, die sich gegen eine unmenschliche Gesellschaft auflehnen und ihr eigenes Ende am Galgen oder auf dem Schafott dabei nicht nur in Kauf nehmen, sondern herbeisehnen, um einer nihilistischen Gesellschaft sich selbst entgegenzustellen. Er schreibt über diese Terroristen: Die hochgespannten Herzen, um die es hier geht, vergaßen nichts. Unfähig zu rechtfertigen, was sie indes notwendig fanden, kamen sie auf den Gedanken, sich selbst zur Rechtfertigung hinzugeben und mit einem persönlichen Opfer die Frage zu beantworten, die sie sich stellten. Für sie fiel, wie für alle Rebellen vor ihnen, der Mord mit dem Selbstmord zusammen. Ein Leben wird mit einem anderen bezahlt. Aus diesen beiden Sühneopfern erwächst die Verheißung eines Wertes. Die Terroristen glauben an die Gleichwertigkeit der Leben. Sie stellen daher keine Idee über das menschliche Leben, obwohl sie für die Idee töten. Genau genommen leben sie auf der Höhe der Idee. Sie rechtfertigen sie schließlich, indem sie sie bis in den Tod hinein verkörpern. Andere werden später kommen, vom gleichen verzehrenden Glauben erfüllt, welche diese Methoden für sentimental halten und sich weigern werden zuzugeben, dass ein Leben gleich viel wert sei wie jedes andere. Sie werden dann über das menschliche Leben eine Idee stellen, die abstrakt ist, wenn sie sie auch Geschichte nennen, der sie, im Voraus unterworfen, durch reine Willkür die anderen zu unterwerfen beschließen. Angesichts einer zukünftigen Verwirklichung der Idee kann das menschliche Leben alles oder nichts sein. Je größer der Glaube ist, den der Rechner in diese Verwirklichung setzt, umso weniger gilt das menschliche Leben. Im Grenzfall ist es gar nichts mehr wert. Und Camus zitiert Kaljajew, der vor Gericht, nachdem er zum Tode verurteilt wurde, erklärte: Ich betrachte meinen Tod als höchsten Protest gegen eine Welt der Tränen und des Bluts. An dieser Stelle lohnt sich ein Blick auf die Naturgeschichte des menschlichen Denkens, gewissermaßen auf seine Archäologie. Denn die Forschungen über das Verhalten und vor allem die soziale Entwicklung des Menschen seit seiner Frühzeit haben deutlich gezeigt, dass wir insofern an einem Grundkonstruktionsfehler leiden, als die Loslösung von der Natur und die Kulturentwicklung gleichbedeutend war mit dem Einzug des Irrationalen in das Leben des Menschen.